Hi Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Synchronsprecher-Interviews. In der letzten sind wir zweistellig geworden und jetzt habe ich Ausgabe Nummer 11 und natürlich wieder einen ganz tollen Gast und das ist diesmal Christiane Werk, hauptsächlich bekannt als Sprecherin durch aktuelle Anime wie Tari Tari, Killer Kill, Akana Familia, Sword Art Online, Samurai Flamenco oder Fate Zero. Hallo Christiane. Hallöchen, ich grüße dich. Christiane, ich denke mal, wir können das Interview direkt starten. Direkt absolut, mal einleiten natürlich. Mit der Frage, die sicherlich alle brennend interessiert und die ich hier schon einige Male gestellt habe. Wie bist du denn überhaupt zum Synchronsprechen gekommen? Ja, das fing alles an mit meinem Werbesprechen. Also ich habe angefangen mit Werbung und bin dann nach Hamburg gegangen, um dort ein Volontariat zu machen. Einfach noch zusätzlich zur Schauspielausbildung, damit ich noch eine weitere Möglichkeit habe, beziehungsweise ein weiteres Standbein habe. Und bin dann im Studio gelandet, wo ich dann angefangen habe, also erst mit Werbung und dann eben auch meine ersten Synchronrollen hatte. Das waren erst kleinere Rollen und wurden dann aber relativ schnell auf immer größere, auch in Zeichentrickserien. Und da stellte sich dann eben auch heraus, dass ich eine sehr junge Stimme habe, beziehungsweise junge Stimmen bedienen kann und dementsprechend natürlich den großen Vorteil habe, als erwachsene Person auch Kinder und Jugendliche sprechen zu können. Wie alt warst du denn, als du das erste Mal synchron gesprochen hast und was war eigentlich deine erste Rolle? Das ist relativ spät sogar gewesen. Also meine allererste Synchronrolle müsste, lass mich gerade überlegen, 2008 gewesen sein. Bin ich 32, kann man sich ausrechnen. Und was war die zweite Frage? Was für eine Rolle das war? Genau. Meine erste Rolle war im Grunde genommen so eine kleine Nebenrolle. Es war einfach so eine Frau, so eine kleine Nebenrolle. Und dann ging das immer so ein bisschen weiter, Menge Masse und so. Und dann habe ich meine erste Hauptrolle in einer Zeichentrickserie bekommen, die heißt Hero 08. Da habe ich ein Ninja-Kaninchen gesprochen. Und das war also auch meine erste richtig große Rolle, über 26 Doppelfolgen. Okay. Und ja, wo ich dann Ninja kämpfen musste. Was fällt dir denn bei deinem Beruf persönlich leicht und was eher nicht? Also, was fällt mir leicht? Leicht fällt mir, mich in die Charaktere reinzuversetzen. Also, das ist mir irgendwie glücklicherweise in die Wiege gelegt worden. Wenn ich eine Figur sehe, das reicht also schon ein paar Sekunden, habe ich direkt die Stimme von dieser Figur im Kopf und habe also auch diese Haltung, diesen Duktus. Das fällt mir ziemlich leicht. Mir fällt es auch leicht, mich zu motivieren, weil ich brauche mich eigentlich gar nicht zu motivieren, denn ich bin eigentlich grundsätzlich motiviert, was meinen Beruf angeht. Was fällt mir schwer? Das ist jetzt, oder was fällt mir nicht so leicht? Das ist schwer zu sagen. Mir fällt es schwer, mich alt zu machen. Es gibt manchmal Kunden, die sagen, kannst du ein bisschen älter? Das ist vielleicht ein bisschen schwieriger bei mir, weil einfach meine Stimme so ist, wie sie ist und eher jung ist. Und manche buchen mich aber auch und möchten gerne, dass ich ein bisschen härter klinge. Das ist ein bisschen schwieriger Okay. dann. Was ist denn so der größte Unterschied für dich zwischen realen Filmen und Serien und eben Anime und Zeichentrick? Ja, also bei Anime ist es natürlich dahingehend leichter, weil dass die Figuren ja keine wirklichen Labiale zum Beispiel haben. Also da geht der Mund halt auf und zu, aber es gibt halt nicht diese genauen Wortformungen wie jetzt bei Realfilmen. Ja, zusätzlich atmen Anime-Figuren auch nicht oder Zeichentrickfiguren generell, die atmen nicht oder so, die lauten halt manchmal, aber meistens gibt es da eben nicht diese Problematik mit Atmen, Timing und so weiter. Das ist also schon ein sehr großer Unterschied. Also beim Realfilm geht es ganz, ganz oft eben auch ums Atmen, um die Emotionen und um die leisen Töne. Das ist eben dann schon ein bisschen schwieriger in dem Fall. Gibt es denn eine bestimmte Rolle, die du gerne mal sprechen würdest, oder etwas, das du dir überhaupt gar nicht vorstellen kannst? Da muss ich überlegen. Also eigentlich möchte ich gerne alles sprechen, was irgendwie geht, weil mit jeder Rolle, die man bekommt oder die ich sprechen darf, wachse ich natürlich auch als Sprecherin und entdecke neue Felder in meinem Beruf. Und jede Figur ist ja auch wieder anders für sich. Und das finde ich ja auch gerade das Spannende. Ich liebe es, Prinzessinnen zu sprechen oder Elfen. Also das ist schon so eine Sache, die möchte ich auch gerne immer wieder machen. Das heißt, also wenn ich irgendwie so Möglichkeiten bekomme, ist es natürlich toll. Das ist schon so eine Präferenz, die ich habe. Okay. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich spreche ja in Killer Kill den kleinen Mataro. Und das war total witzig und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, weil das so ein kleiner Junge ist, der die ganze Zeit da rumschreit und total durchdreht und so. Und das ist natürlich toll, wenn man sowas dann auch spielen kann. Also ich spiele am liebsten oder spreche am liebsten Rollen, wo ich wirklich spielen kann. Also was ich nicht so gerne spreche, sind eben eher ja, sehr typisch, sehr, sehr ruhige Sachen. Also ruhig ist schon schön, aber die so sehr roboterartig sind, also wo man nicht viel spielen kann oder wo nicht viel Bandbreite vorhanden ist. Die andere Frage wäre natürlich, wer schreit und dreht in Killer Kill nicht durch, ne? In der Tat, das ist wohl richtig. Ich glaube, Also. da drehen alle so ziemlich durch. Genau. Genau. Und das ist auch was, das dir so am meisten gefällt dann, ne? Ja, durchaus. Also, weil das ist natürlich eine Sache, die man im Alltag überhaupt nicht macht. Also, ich laufe ja nicht durch die Straße und schreie irgendwie laut rum oder Schwesterherz oder wie auch immer. Ja. Oder auch als kleine Elfe geht man ja auch nicht durch die Gegend. Hallo, ich sage so schön und so. Ach, das schöne Leben. Das macht man ja nicht. Dann halten einen die Leute ja für grenzdebil. Und deswegen ist natürlich das gerade das Tolle an diesem Beruf, dass ich da alles ausleben kann, was ich insgeheim gerne ausleben möchte. Ne? Das ist natürlich schon toll. Gibt es denn vielleicht einen Synchronsprecher, den du zu deinen Favoriten so zählst oder vielleicht jemanden, den du gerne mal treffen würdest? Tja, da gibt es natürlich sehr, sehr viele. Ich Genau. arbeite ja auch mit sehr vielen Synchronsprechern zusammen, weil ich ja auch Regie führe. Ja. Deswegen habe ich da natürlich immer die Möglichkeit, auch sehr viele Sprecher kennenzulernen. Und ja, also deswegen ist es jetzt schwer zu sagen, da einen speziellen zu nennen, ne? Aber also wer zum Beispiel einer meiner großen Lieblingskollegen ist oder den ich eben auch einfach ganz, ganz toll finde, ist der Nico Sablik. Das ist Aha. der Sprecher von Daniel Radcliffe, Genau. weil der einfach ein unfassbar professioneller Sprecher ist. Ja. Also der kommt ins Studio, der spricht, der liefert seinen Job ab, der diskutiert nicht, der hat keine Ausreden, warum heute irgendwas nicht funktioniert oder so, sondern der kommt an, liefert 1000%ige Leistung, ist immer freundlich, ist immer pünktlich und ja, das ist halt einfach ein ganz toller Charakterzug von dem. Also den mag ich unheimlich gerne. Aber es gibt wahnsinnig viele Sprecher, die ich toll finde. Der Thilo Schmitz zum Beispiel, mit dem habe ich jetzt gerade in Berlin aufgenommen. Ja. Der spricht auch ganz viel für ProSieben. Das ist auch ein Wahnsinnssprecher, also eine unglaublich tolle Stimme. Ja. Oder die Elisabeth Günther, das ist auch eine tolle Sprecherin. Tobias Diakow, also das sind alles Sprecher, die ich toll finde und das auch tolle Kollegen sind. Sprichst du persönlich denn lieber als Ensemble oder alleine? Eigentlich gerne alleine. Natürlich kommt es auch da immer so ein bisschen drauf an, was es jetzt gerade für einen Film oder für eine Serie ist, wie die Situation ist. In einem Hörspiel zum Beispiel ist es viel, viel hilfreicher, wenn man zusammenspricht. Also mit einer Person zum Beispiel, weil man da ja wenig Vorgaben hat. Man hat kein Bild, man hat einfach nur die Szene, die da steht. Und deswegen ist es natürlich hilfreicher, sich gegenseitig die Emotionen auch zu geben. Beim Synchron ist es eher ablenkend oder empfinde ich es als eher ablenkend mit mehreren, also gut, bei Menge Masse ist es was anderes, aber ansonsten, ja, also man kann sich besser konzentrieren, also ich jedenfalls, wenn ich alleine im Studio stehe. Gab es denn bereits vielleicht ein oder mehrere besondere Erlebnisse, also sowohl im Positiven als auch im Negativen vielleicht? Besondere Erlebnisse. Also negatives Erlebnis, damit könnte ich jetzt mal anfangen, damit wir weiter ins Positive gehen können danach. Genau, War, erst als die ich diese schlechte erste Nacht. Hauptrolle gesprochen habe, dieses Ninja-Kaninchen, Jumpy Ghostface in dieser Serie, habe ich mitten in der Produktion eine schwere Stimmbandentzündung bekommen, weil meine Oh. Stimme das irgendwie nicht gewöhnt war. Es war ja meine erste große Rolle und ich musste halt permanent drücken mit der Stimme und gegen den Kehlkopf. Und dann war das auch noch irgendwie im Winter. Und ja, da fing das dann plötzlich an, dann wurde ich heiser und dann habe ich aber trotzdem noch weitergesprochen, das sollte man wirklich überhaupt nicht tun. Und ja, dann hatte ich eben den Salat, ne? There you have the salad, wie man so schön sagt. Ja. Und damit war dann meine Stimme erstmal im Eimer. Und da musste ich zum Arzt gehen und dann hat er mir auch Mittel gegeben, aber ja, ich konnte halt erstmal lange nicht sprechen. Ich glaube, 2 Monate oder so hatte ich dann Sprechverbot. Also Yui ist eine ganz, ganz tolle Rolle, weil die so unfassbar niedlich ist. Und es ist natürlich sehr, sehr schön, das dann so auszuspielen. Was auch ein ganz tolles Erlebnis ist, regelmäßig, wenn das dann so passiert ist, wenn man im Studio steht und in seinem Element ist, seine Rolle spielt und auf der anderen Seite der Scheibe sitzt dann die Regie und der Ton zum Beispiel und fällt dann halb vom Stuhl und sagt so, oh, das habe ich jetzt aber nicht erwartet. Oh, das ist aber krass gewesen. Das kam aus dir raus. Ach so. Ich meine, natürlich dann so tolle Erlebnisse, die einem einfach warm ums Herz machen. Ne? Ist natürlich schön, wenn man jemanden überraschen kann. Und ja, das sind natürlich tolle Erlebnisse einfach. Ne? Wie Wie siehst du denn persönlich den Stand und die Entwicklung der deutschen Synchronbranche? Schwer zu sagen. Also es gucken natürlich immer mehr Menschen auch die Originalfassungen und das auch sehr gerne. Und jetzt im Zeitalter des Internets ist es natürlich auch immer einfacher, da so dran zu kommen. Aber ich muss auch sagen, das, was ich so erlebe, also sowohl als Sprecherin als auch als Autorin und Regisseurin, was ich ja auch mache, es wird sehr viel investiert in die deutsche Synchronisation und da ist auch Deutschland wirklich das Land Nummer eins, was das angeht. Und es ist unheimlich professionell und wir haben einfach unglaublich tolle, viele Sprecher, die wirklich Wahnsinnsarbeit leisten. Und also ich glaube schon, dass sich das weiter durchsetzt. Dass sich durchsetzt, dass weiterhin synchronisiert wird, oder was Ja, meinst doch, das glaube ich schon, ja. Also es wird immer welche geben, die sagen, nö, ich gucke mir das aber lieber im O-Ton an. Aber ich glaube schon auch, dass es immer noch weiterhin Menschen geben wird, die sagen, nö, also die deutsche Version ist mir dann doch angenehmer, Die weil Frage es ist dann ja sprechen auch, mehr Personen. warum, ne? Also ist es ja auch schöner, sich in so einen Film oder eine Serie wirklich fallen zu lassen, ohne Untertitel lesen zu müssen. Ja, das ist wahr. Und vor allem ist es ja auch wirklich so, dass die deutsche Synchronisation mittlerweile so gut ist, dass man gar nicht mehr, also wenn man nicht wirklich explizit darauf achtet, dass man das gar nicht mitbekommt, dass es eine andere Sprache eigentlich ist im O-Ton, weil es Genau. wirklich so gut gespielt ist und vom Ton her auch so gut ist. Also man hat teilweise ja sogar die Situation, dass die deutsche Synchro vom Ton her und von der Mischung her einfach besser ist als das Original. Ne, weil dann einfach nochmal ein paar Menschen da sitzen und das nochmal optimieren. Ne? Das ist natürlich schon super. Das hat mir auch mal jemand gesagt. Synchron ist am besten gemacht, wenn man es überhaupt gar nicht merkt. Das ist allerdings richtig, ja. Genau. Das stimmt. Was hältst du denn dann davon, dass man manchmal Prominente einfach vors Mikrofon holt? Ja, also das ist etwas grenzwertig, finde ich. Und ich glaube, ich teile diese Meinung auch mit vielen Kollegen. Ich verstehe das natürlich von Seiten der, also oder beziehungsweise aus den Augen und aus dem Gedanken der Redaktion beziehungsweise des Kunden, weil Prominente natürlich auch wiederum mehr Zuschauer und mehr Kunden anlocken, der Name. Aber ich finde es unterm Strich eigentlich nicht so toll, weil erstens wird da den wirklich professionellen Sprechern, die es gelernt haben, die es einfach können, der Job weggenommen, das muss man mal ganz klar sagen. Und zweitens sind die meisten, die dann da besetzt werden, nur wegen ihres Namens auch nicht wirklich gut. Und ich finde, das zieht ein bisschen die Qualität runter. Ne, und wenn es dann weil jetzt gerade irgendwelche Rapper neu, Fußballspieler. Fußballspieler, wie auch immer, genau, dann nur besetzt werden, weil die eben den Namen haben, ja, dann können sie aber leider noch lange nicht synchron sprechen. Denn synchron sprechen ist wirklich eine Kunst für sich. Das ist auch nochmal was komplett anderes als Werbung sprechen oder Ähnliches, ne? Also synchron sprechen ist wirklich was ganz, ganz Eigenes und das muss man eigentlich lernen oder von Kindesbeinen auf machen. Und wenn man das nicht kann, dann finde ich es nicht richtig. Weil also ich gehe jetzt auch nicht in eine Autowerkstatt und sage, ja, lass mich doch mal hier den Motor reparieren oder so oder zum Bäcker, ja, ich kann auch Brötchen backen, ich weiß doch, wie Mehl aussieht. Ja, vor allem, Also das so. wirft ja auch jetzt, sage ich mal, das erweckt ja auch den Eindruck, dass es leicht sei. So ist es. Also das ist halt der Irrglaube, dass die Leute meinen, auch synchron sprechen kann ich auch. Ne? Ich kann ja auch ein bisschen Englisch sprechen oder so. Oder ich kann ja auch überhaupt reden. Meine Mutter sagt immer, ich habe eine super Stimme. Das reicht leider nicht. Also ich werde auch ganz, ganz oft gefragt von Menschen, die auch noch nie irgendwie, die keine Schauspieler sind, die noch nie was mit der Situation oder mit der Sache hier zu tun hatten. Wie werde ich denn Synchronsprecher? Die Voraussetzung ist einfach, Schauspieler zu sein. Also ich habe ja auch eine Schauspielausbildung und habe auch über Jahre gespielt und auch gesprochen. Das braucht man einfach, weil es reicht eben nicht aus, eine gute Stimme zu haben. Man muss eben auch einfach den Charakter spielen können, man muss den Charakter erkennen können und die Essenz. Zudem ist es ja auch einfach unheimlich schwierig, wenn man nicht vorgebildet ist oder ausgebildet ist, so einen Charakter direkt zu erkennen. Denn im Synchronstudio hat man ja nicht die Möglichkeit, vorher den Charakter kennenzulernen oder den Film, den man spricht. Man kommt ins Studio und sagt, jo, hier, das ist der Film und hier ist deine Rolle. Die Rolle wird einem meistens noch nicht mal gezeigt, es sei denn vielleicht ein, zwei Takes oder so, aber das war es dann auch. Und du musst sofort die Rolle erschließen und die Rolle richtig spielen. Und das ist natürlich nicht einfach und das kannst du einfach nicht, wenn du das nicht gelernt hast. Was hältst du denn dann von so Pauschalaussagen wie Synchro ist sowieso schlecht oder Originalton ist immer besser? Da halte ich überhaupt nichts von, weil ich finde, man kann grundsätzlich Dinge nicht so pauschalisieren. Ne? Also natürlich gibt es auch schlechte Synchros, aber es ist genau wie bei Ärzten oder wie bei Autos oder so. Man kann nicht grundsätzlich sagen, die so und so Marke ist schlecht oder der so und so Arzt ist schlecht. ne, sondern es ist, das kommt wirklich immer drauf an, auf das Studio, auf die Professionalität, auf die Sprecher und auf die Mischung. Es ist einfach unheimlich viel, was da zusammenspielt. Deswegen kann man auf jeden Fall nicht sagen, grundsätzlich ist der O-Ton besser. Also das weiß ich also auch aus erster Quelle. Ich bearbeite manchmal Filme, die ich dann auch übersetze und wo ich dann auch Regie führe, die werden wirklich im Nachhinein besser, weil die Sprecher einfach so toll sind und die Rolle so toll spielen und weil man dann auch vielleicht als Autor ein paar lustige Sachen reinbringen kann, also ein paar Scherze oder so, die es im O-Ton gar nicht so gegeben hat. Und ja, im Endeffekt wird es dann sogar besser. Oder sind auch teilweise welche Sachen dabei, die man schwer übersetzen kann? Das ist Also allerdings englische richtig, ja. Wortspiele oder sowas in Sitcoms. Ja, das ist wahr. Die Das ist leiden auch dann ja nicht oft einfach. erstmal auch darunter, das muss Das man ja stimmt sagen. natürlich, ja klar. Also das kann man auch nicht immer übernehmen. Das ist dann so ein bisschen immer die Gratwanderung zwischen Synchron und, ja, und der Sprache. Und da muss man dann irgendwie versuchen, einen Kompromiss zu finden. Wenn du ein Angebot oder eine Zusage bekommen hast, schaust du denn dann den jeweiligen Film, die Serie oder den Anime vorher an? In den meisten Fällen ist das gar nicht möglich, weil das meistens sehr, sehr kurzfristig passiert. Und oft bekommt man auch gar nicht vorher gesagt, wofür man spricht. Also die meisten Studios rufen einen an und sagen, hör mal, ich brauche dich für Anime dann und dann. Hast du da Zeit? Oder hast du in dem Zeitraum Zeit? Und dann sagst du ja oder nein. Und dann erfährst du erst im Studio, was du eigentlich gerade sprichst. Und so ist das mit den Filmen auch. Also da bekommt man eigentlich gar nicht die Info vorher, was man da eigentlich spricht. Von daher kann ich mir das eigentlich nie angucken. Wie läuft die Arbeit denn eigentlich genau ab? Also wie ist so die Atmosphäre im Studio? Also das kommt natürlich auch immer aufs Studio an. Es gibt Studios, das ist sehr familiär, da kommt man an, dann trinkt man erstmal was und setzt sich erstmal hin und quatscht eine Runde, aber in den meisten Fällen ist dafür gar nicht die Zeit da, sondern also der professionelle Alltag sieht eigentlich so aus. Man wird als Sprecher gebucht für einen speziellen Termin, dann kommt man zu dem Termin pünktlich ins Studio. Dann ja, wird man ganz kurz eingeführt, also dann bekommt man ganz kurz die Info, das und das ist deine Rolle. Dann wird einem die Rolle kurz gezeigt, vielleicht also wie gesagt so ein, zwei Takes oder so, nur dass man so mal sieht, wie diese Figur überhaupt aussieht und was sie für eine Haltung hat. Und dann wird direkt der erste Take abgefahren, man guckt sich den Take an und dann kommt der Durchlauf, dann spricht man ihn gegen. Und dann wird eben geschaut, ob das passt oder nicht und ob man irgendwie knapper sein muss oder breiter vom Timing her. Ja, und so ist dann der Ablauf. Und in den meisten Fällen ist es eigentlich immer sehr entspannt. Also man möchte ja als Team funktionieren. Man möchte, alle Beteiligten möchten ja ein gutes Endergebnis haben. Und deswegen ist eigentlich die Stimmung auch immer sehr entspannt. Es sei denn, es passieren irgendwelche Sachen, die man vorher nicht weiß, ne? Also die Technik bricht zusammen oder was weiß ich, ne? Dann ist es natürlich manchmal ein bisschen angespannt. Aber unterm Strich ist eigentlich immer alles sehr entspannt und sehr fröhlich und schön. Wurdest du denn schon mal anhand deiner Stimme erkannt? Nicht, bis jetzt noch nicht. Ja, also das ist ja auch so, weil ich spreche ja viel in Charge auch, also gerade bei den Animes. Wenn ich jetzt an meiner Stimme erkannt werden würde, also gerade bei den Anime-Serien, da würde ich dann mir doch schon durchaus Gedanken machen. Wenn jemand sagen würde, ey, du bist doch Mataro, dann würde ich sagen, okay, schreie ich doch so rum wie der und bin ich doch so hysterisch. Das ist dann schon nicht ganz so. Gab es denn vielleicht schon mal eine Rolle, in welcher du dich fehlbesetzt gefühlt hast? Ja. Allerdings war das keine Synchronrolle, sondern eine Werberolle, also in Anführungsstrichen Rolle. Also ich sollte einen Werbespot für die Bundeswehr sprechen. Und das fand ich jetzt überhaupt nicht passend. Weil ich bin nun mal wirklich alles andere als eine, die sich anhört wie eine Soldatin. Ne? Und das sollte eben auch relativ zackig gesprochen werden und eigentlich auch älter. Und das Rollenprofil war 35 plus. Und das ist mein Rollenprofil einfach überhaupt nicht. Und das habe ich denen auch gesagt. Also da wusste ich auch im Vorhinein, dass es darum geht. Und da habe ich auch gesagt, Leute, ich bin wirklich alles andere als 35 plus und ich bin wirklich keine Soldatin. Glaubt mir. Doch, doch, der Kunde will dich unbedingt. Okay, dann bin ich halt ins Studio gefahren und habe diesen Spot gesprochen und habe ihn in, glaube ich, drei oder vier verschiedenen Versionen gesprochen. Und dann am Ende hat der Kunde festgestellt, nee, hat doch nicht so gepasst, ne? Dann nehmen wir doch mal doch eine andere, die sich ein bisschen älter anhört. Ja, und dann haben die das auch gemacht. Dann habe ich denen gesagt, ja, Leute, habe ich euch direkt gesagt. Aber manchmal muss der Kunde das dann selber erleben. Gibt es denn vielleicht was, womit du mit deiner Stimme nicht werben würdest? Zigaretten und Alkohol auf jeden Fall oder Tierversuche oder sowas, also für irgendwas, was gegen Tiere geht oder Drogen und solche Sachen. Da bin ich ganz, ganz strikt dagegen. Habe ich auch noch nie konsumiert. Und ja, deswegen. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie so einen fanatischen Anspruch, also ich bin jetzt keinen dogmatischen Anspruch oder so. Ich möchte auch niemanden belehren, aber ich würde dafür keine Werbung machen. Ich frage mich auch, wo Werbung für Drogen läuft. Also. Naja, ich weiß es ja nicht. Aber das möchte ich schon mal kategorisch ausschließen. Ja, falls dann mal der Fall kommt, dass. Genau, richtig. Man muss ja so alle Eventualitäten ausbalancieren hier. Marihuana ist legal. Christiane, machst du Ja! vielleicht. Ja, nee, also ich glaube, ich kann das nicht so gut verkörpern. Was machst du denn neben deinem Beruf so am liebsten? Du meinst in meiner Freizeit? Genau. Wenn ich davon welche habe, die sehr, sehr rar gesät ist, gehe ich wahnsinnig gerne zum Sport. Und das mache ich tatsächlich gerne. Also viele Leute sagen ja immer, ich zwinge mich zum Sport, ich allerdings nicht. Ich würde am liebsten täglich gehen, wenn ich Zeit hätte. Ich auch. Weil mir das einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Ich finde es unheimlich schön, meinen Körper zu fordern und zu fördern. Das macht mir Spaß. Ich gehe sehr gerne raus. Ich gehe Fahrrad fahren. Ich gehe in den Park spazieren. Ich gehe in die Stadt. Ich liebe shoppen leider. Ja, das mache ich auch sehr gerne. Schuhe mag ich auch. Sehr. Klischeehaft. Ja, leider schon, muss ich sagen. Da bin ich doch ganz Mädchen. Und mit den Prinzessinnen hatten wir auch schon, ne? Richtig, ganz genau. Es passt ja zueinander. Da schließt sich der Kreis. Genau. Ja. Hast du denn durch deine Arbeit schon vielleicht den einen oder anderen tollen Film oder vielleicht eine Serie entdeckt, so für dich selber als kleinen Geheimtipp? Ja, auf jeden Fall. Doch, da gibt es einige, die ich toll finde. Also zum Beispiel Sword Art Online ist eine ganz, ganz tolle Anime-Serie, die ich wirklich super finde. Die kannte ich vorher nicht. Killer Kill ist halt auch völlig abgefahren. Hätte ich mir jetzt so auch nicht angeschaut, weil es ist natürlich auch eine Sache, ne? Also wie komme ich dann dahin? Also ich bin normalerweise eigentlich gar kein Anime-Fan, war ich halt nie. Und durch meine Arbeit bin ich dann daran gekommen. Und das ist natürlich schon toll. Und ja, auch bei Filmen. Ne? Also es gibt einen Film, den habe ich geschrieben. Also da habe ich das deutsche Synchronbuch geschrieben und auch die Regie geführt. Der heißt Commando. Das ist ein Bollywood-Film tatsächlich. Und da habe ich dann auch erst gedacht, okay, wieder so ein Bollywood-Streifen. Und ach Kommando hört sich ja. eher an wie so ein Actionkracher. Ja, genau. Und man denkt dann so erst, okay, da geht dann sehr lange und dann hauen sie sich wieder alle gegenseitig auf die Mütze und dann ist hier wieder Piu Piu und da wieder aufs Maul. Aber tatsächlich war es so, dass dann durch diese Übersetzung, also der war halt auf Hindi, der Film, mit englischen Untertiteln und ich habe dann so relativ freie Hand gehabt, was die Texte angeht. Also nur, dass ich den Sinn quasi erfasse, aber ich habe halt von den Texten her, konnte ich sehr kreativ sein. Und der ist wirklich toll geworden, der Film. Also der hat sehr, sehr viel Witz jetzt und hat ganz tolle Sprecher. Der Stefan Schleberger spricht da zum Beispiel. Also es sind ganz, ganz coole Leute jetzt, die da sprechen und deswegen ist es ein super Film geworden. Sehr interessant. Ja. Wie ist das denn eigentlich, wenn man sich was anschaut, bei dem man selbst mitgesprochen hat? Kann man dann die eigene Stimme ausblenden? Ja, das kann man schon. Also das ist, glaube ich, das gehört zu dem Beruf auch dazu, dass man da jetzt kein Problem mit hat. Also ich kenne das ja natürlich von meiner Mutter oder von anderen Menschen, die sich selber nicht so hören können. Die sagen dann, ich bespreche meinen Anrufbeantworter nicht, weil ich mich selbst nicht ertragen kann, weil das natürlich sehr ungewohnt ist. Aber wenn man das schon so lange macht auch, dann ist man das gewöhnt. Also von daher kann man das gut ausblenden. Also gibt es auch keine Rollenangebote, bei denen du nervös bist, dem Original gerecht zu werden. Nö, weil ich vertraue da schon auch auf das Studio und auf die Aufnahmeleitung, dass die schon wissen, was sie tun. Und wenn die sagen, ich passe da drauf, dann glaube ich denen das. Und dann spreche ich halt so. Und man hat ja im Studio auch die Möglichkeit, mit dem Regisseur noch so ein bisschen dran zu arbeiten. Also man legt ja die Rolle vorher auch an. Und wenn man dann, sage ich jetzt mal, das Gefühl hat, das passt noch nicht so ganz, dann sagt der Regisseur ja auch, okay, geh doch mal ein bisschen mehr in die Richtung. Geh mal ein bisschen tiefer oder versuch mal ein bisschen jugendlicher oder wie auch immer. Also da hat man ja schon die Möglichkeiten, auch dran zu arbeiten, dass es optimal wird. Findest du das eigentlich schade, dass Synchronsprecher eigentlich so recht wenig Aufmerksamkeit bekommen? Also so, jetzt sage ich mal, im Abspann zum Film oder so? Das finde ich sehr, sehr schade, muss ich sagen. Das muss ich auch sagen, ärgert mich immer sehr, wenn ich so deutsche Fassungen sehe. Dann bin ich immer ganz traurig. Ich gucke mir immer den Abspann bis ganz zuletzt an, also bis wirklich der Vorhang zugeht. Weil ganz selten sind die Synchronsprecher wirklich ganz am Ende aufgeführt, bei Kinofilmen. Und ich finde es unheimlich schade, dass sie nicht genannt werden, weil es ist wirklich so, dass mit den Sprechern der deutsche Film, also ne, die deutsche Version des Films steht und fällt. Also ein Beispiel war, ich hab einmal einen Film gesehen, The Ides of March mit George Clooney, den habe ich halt auch ganz normal in der Synchro mal gesehen. Und dann war ich im Flugzeug, war ich auf Reisen und habe dann im Flugzeug diesen Film auch da angeboten bekommen, den konnte man da auch sehen, auch in der deutschen Fassung. Und dann war der komplett anders synchronisiert. Also mit ganz anderen Stimmen und auch viel schlechteren Stimmen. Ach, wirklich? Und da ist mir das erste, ja, ganz, ganz, das ganz ist ja krass. Merkwürdig. Und da, ja, das ist manchmal so, die Airlines lassen manchmal Filme synchronisieren, nochmal extra, warum auch immer, ich weiß Vielleicht nicht wieso. günstiger oder? Hä, das ist doch merkwürdig. Wahrscheinlich. Das ist Ja, ja echt komisch. wahrscheinlich. Habe ich ja noch nie Sehr gehört, muss ich merkwürdig. echt sagen. Ja. Dass es da eine Ja, zweite genau. alternative Synchro gibt mit billigen. Ja. Es ist Ja. ja wirklich. War absurd. Also ich muss auch, da habe ich das erst gesehen oder festgestellt, so richtig, wie wichtig doch gute Sprecher sind. Auf jeden Und Fall. deswegen finde ich es umso trauriger, dass die so wenig Aufmerksamkeit bekommen. Denn es sind wirklich, wirklich fähige Menschen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also ich falle manchmal fast vom Stuhl, wenn ich da Regie führe und die Sprecher liefern da Sachen ab, wo man einfach sagt, wow, also da kriege ich Gänsehaut, was der da gerade gemacht hat, oder ich bin einfach total bewegt und so. Das ist einfach ganz, ganz toll. Und wenn die das nicht könnten und nicht machen würden so, dann würde der ganze Film, könnte man den in die Tonne hauen, ne? Also das ist einfach so. Deswegen finde ich das sehr schade. Rein Interesse warst du dir diese Ice of March dann aber auch im Flugzeug zu Ende angeguckt, oder? Ja, nö, ich habe dann irgendwann ausgeschaltet. Das fand ich nicht mehr so gut. Ich War dir kannte zu den Film doof da dann? schon. Dann habe ich das dann gelassen. War dir zu doof dann auch? Ja, genau. Das ist ja echt merkwürdig, das ist ja Ja, interessant. Also, fand dass ich man auch. eine alternative Synchro hat, eine Deutsch? Ja. Komisch. Ich habe das sonst auch noch nicht erlebt, muss ich sagen. Das ist ja wirklich komisch. Irgendwie komme ich da gerade nicht drauf klar. Das Kann ist ich echt. verstehen, so ging es mir auch. Das ist echt komisch. Ja. Ja, so war das. Ja. Du bist ja auch Schauspielerin und du hast zum Beispiel auch in Blutsbrüders mit Sido und B. Tight an deiner Seite die Hauptrolle der Jenny verkörpert. Wie war das denn für dich? Ach, das war ein super Erlebnis, muss ich sagen. Also war okay. Was soll ich dazu sagen? Hat Spaß gemacht. Es ist ja auch schon sehr lange her. Ja. Also also ich sage jetzt mal, mein aktuellstes Erlebnis ist jetzt, oder mein aktuellster Dreh war jetzt gerade ein Spielfilm. Da habe ich jetzt meine erste Hauptrolle in einem Spielfilm gespielt. Das war natürlich ein ganz besonderes Erlebnis. Das war jetzt dieses Jahr erst. Also wir haben den jetzt dieses Jahr abgedreht. Ja. Und da habe ich jetzt eine Frau gespielt, die seit 11 Jahren im Rollstuhl sitzt. Nur ein Tanz heißt der Film. Okay. Und ja, das ist also schon eine ganz spannende Sache gewesen, weil man natürlich auch in diese Rolle erstmal reinkommen muss. Also diese Figur sitzt seit 11 Jahren im Rollstuhl, das heißt, die ist unbeweglich. Und Ne? Und das, will einmal tanzen. ja, jein. Ach so. Jein. Also es ist ein bisschen tiefgründiger in Ja. Anführungsstrichen. Also es ist auch eine Beziehungskiste, also es ist ein Drama und hat natürlich auch mit ihrer Beziehung zu tun und mit einer Dritten, die dazukommt und ja, diese so eine Dreiecksbeziehung dann da passiert und ja, sehr viele Verwicklungen passieren und dann fällt sie auch noch die Treppe runter und bricht sich da nochmal fast alles und so. Also das ist schon ein sehr, sehr cooler, spannender Film. Wann kann man mit der Erscheinung rechnen? Was ist der Film? Im Frühjahr 2015 Frühjahr kommt der 2015 raus. kommt er raus. Was ist das Genau. für eine Produktion? Läuft das über. Produktion ist Safe Pictures von Sascha Syndikus und Fresher Picks, Tobias Kögen. Die sind beide aus Köln. Das wird dann aber, sag ich mal, mehr ist fürs Fernsehen produziert oder wie? Das werden wir dann sehen, Ach wofür das so, produziert wird. Das wird dann erst nochmal geschaut. kann man noch nicht sagen, wo das dann, von wem abgenommen wird, von welchem Ja, Sender genau. oder. Genau, das hängt ja auch so immer ein bisschen vom Schnitt ab, von dem Ende. Ja. Es gibt, glaube ich, zwei verschiedene Endemöglichkeiten und ja, davon hängt es natürlich dann auch ab, wie es dann letztendlich geschnitten wird und wo es dann auch reinpasst. Also da muss man dann mal schauen. In einigen Kurzfilmen hast du ja auch schon mitgespielt. Was machen diese denn für dich für einen Reiz aus? Ich habe ja auch schon mal einen Kurzfilm gedreht und finde immer wieder faszinierend, was für Geschichten und Ideen man allein mit wenig Laufzeit erzählen und unterbringen kann. Das ist, also Kurzfilme finde ich auch eine ganz tolle Sache, weil erstens ist es kurzweilig, wie der Name schon sagt. Und ich finde es auch immer wieder sehr, sehr interessant, dass da auch viele junge Talente die Chance bekommen, mal einen Film zu machen. Denn Film machen ist einfach unglaublich teuer, ne? Also so ein Spielfilm, so eine Spielfilmproduktion kann man ja sich nicht einfach leisten. Es geht halt nur, wenn man eine Filmproduktion ist oder eben das Budget hat. Und bei Kurzfilmen hat man halt die Möglichkeit, mit kleinem Budget tolle Sachen zu bewirken. Und eben auch als Schauspieler kann man da tolle Rollen spielen. Auch das geht in die Tiefe. Also es ist eben nicht so, wie manche vielleicht denken könnten, dass das dann oberflächlich ist, sondern ganz im Gegenteil. Man muss eben gerade in so einer kurzen Zeit schaffen, ein spezielles Thema, eine Emotion, verschiedene Emotionen zu transportieren. Und dann, wenn man damit dann den Zuschauer erreicht und bewegen kann, dann ist das natürlich was Tolles. Auch auf der Theaterbühne bist du ja aktiv. Helfen dir diese Erfahrungen denn auch beim Synchron? Ja, definitiv, weil beim Theater ist ja das Spiel, sag ich mal, etwas größer, also von der Gestik und von der Mimik her, damit auch der hinterste Zuschauer in der hinterletzten Reihe noch alles mitbekommt. Und also das Theaterhandwerk, ja, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Das schult auch die Stimme und es ist natürlich auch fürs Sprechen super. Du wirst ja in letzter Zeit ziemlich oft für Anime-Rollen gebucht. Hattest du denn vorher schon Berührungspunkte mit dem Genre? Noch gar nicht, ne? Nee, also mit dem Anime-Genre speziell nicht, außer mit Biene Maya früher als Kind. Ja, viele wissen ja nicht mehr, dass das überhaupt ein Anime ist. Ja, das stimmt, das stimmt. Und Heidi ist ja auch ein Anime, ne? Also Heidi habe ich natürlich als Kind auch gesehen. Nee, aber also so grundsätzlich hatte ich eigentlich keine Berührungspunkte, und außer jetzt mit Zeichentrick. Also Zeichentrickrollen habe ich einige gesprochen vorher auch schon, also Hero 108 zum Beispiel oder Best Ed, da habe ich auch eine der Hauptrollen gespielt, eine sehr lustige Serie. Und ja, also Redakai ist auch noch so eine Serie. Also es gibt halt einige Sachen, aber nö, mit Anime bin ich vorher noch nicht so in Kontakt gekommen. Auf der Animagic warst du ja beim Peppermint Anime-Stand fleißig am Autogramme schreiben. Wie hat dir denn so die Convention gefallen? Super. Also die Anime-Fans sind alle sowas von nett und lieb und so dankbar und so wertschätzend. Es macht unheimlich viel Spaß, mit denen auch mal in Kontakt zu sein und auch deren Meinung zu hören. Also es ist ja für uns Sprecher sehr, sehr wichtig, auch das Feedback von denen zu bekommen. Und wenn dann Anime-Fans zu einem kommen und sagen, ey, ich finde es toll, wie du die und die Rolle gespielt hast und deine Stimme passt toll und es ist einfach toll geworden auf Deutsch, dann ist es natürlich wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Und also die ganze Stimmung auf der Animagic war wirklich total inspirierend und spannend und schön. Und ja, also es hat mich einfach sehr fröhlich gestimmt. Es war eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Mitgezählt hast du nicht, wie viele Autogramme du schreiben durftest? Nee, aber meine Finger waren am Ende schwarz mit Edding vollgeschrieben und ich habe eine gefühlte Hornhaut gehabt zwischen den Fingern. Und Gold. Aber das ist natürlich schön. Und Gold, genau. Gold, Silber und Schwarz. Genau. Ich wollte schon sagen, ich habe doch eins mit Gold-Edding. Ja, richtig. Richtig, richtig. Das darf man nicht unterschlagen. Genau. Im Anime Sword Art Online sprichst du ja Yui. Die Rolle hat dir ja sehr gut gefallen, hast du gerade gesagt. Und hast du denn eine Erwartungshaltung bezüglich der zweiten Staffel? Was meinst du mit Erwartungshaltung? Was du vielleicht von der zweiten Staffel oder von der Rolle erwartest? Also ich glaube, Yui kommt in der zweiten Staffel nicht ganz so häufig vor wie in der ersten. Das ist natürlich schade für mich, weil ich hätte natürlich gerne, dass sie öfter vorkommt. Aber gut, da macht man dann nichts dran. Ja. Nö, ansonsten Erwartungen schwierig zu sagen. Also ich glaube einfach, die Macher von Sword Art Online wissen ziemlich genau, was sie tun. Und wir haben ja auf der Animagic auch diesen ersten Teil gesehen schon, also die erste Folge von der zweiten Staffel. Und ja, das fand ich schon sehr vielversprechend. Von daher lasse ich mich da einfach mal überraschen und möchte da gar nicht so viele Erwartungen reinsetzen, sondern freue mich einfach auf das, was kommt und freue mich auf jede Szene, wo ich Ui wieder sprechen darf. Wird ja bestimmt auch schwierig für den Patrick dann, eine sehr weibliche Stimme zu sprechen. In der Tat, der Patrick darf seine feminine Seite rauskramen, das ist richtig. Das könnte bestimmt sehr, sehr interessant werden. Genau, ja. Wurden denn eigentlich für die Extra Edition, also den Film, welcher SAO zusammenfasst, Szenen nachsynchronisiert oder wirklich nur das, was wirklich neu war? Also du meinst jetzt der richtige Film, ne? Nee, die Extra Edition halt, ne? Ja, ja, nee, das wurde glaube ich, von der ersten Staffel übernommen. Wurde soweit übernommen, okay. Ja, genau. In Kill la Kill sprichst du ja Makoto. Das ist ja ein sehr hektischer, aufgedrehter und überzeichneter Anime. War das denn eine Herausforderung für dich? Du meinst Mataro, ne? Mataro, genau. Ja, genau. Also das ist, ich glaube, wenn man da jetzt 10 Folgen hintereinander guckt, ist es besser als Weihnachten und Geburtstag und Ostern zusammen. Und man ist eigentlich völlig drauf, glaube ich. Also da braucht man wirklich keine Drogen und keinen Alkohol mehr. Ja. Das ist schon ziemlich krass, was da abgeht. Also allein die Schnelligkeit und allein diese Lautstärke, die da abläuft, also allein beim Essen. Die essen ja schon laut, ne? Und schmatzen ja, wie sonst was. Das ist schon sehr, sehr krass, ja. Ja, es nimmt halt auch so ein bisschen, ja, so Anime-Sachen aufs Korn, ne? Ist ja auch so ein ja, bisschen genau. So eine, ja, so eine Parodie teilweise auch, ne? Ja, durchaus, muss man sagen. Also ich mag das ja gerne und ich finde das äußerst interessant und lustig. Ja. Und es macht Spaß zu sprechen. Das ist doch schön. Ist auch irgendwo eine sehr interessante Serie dadurch eben. Genau, ja, da sind auch sehr viele Details. Also ich glaube, wenn man wenn man die Serie nur einmal sich anguckt, dann sieht man gar nicht so viel, sondern man muss, glaube ich, zwischendurch sogar mal ein Standbild machen und gucken, was die da alles eingezeichnet haben. Das ist echt Wahnsinn. Auch in einem Anime von Anime House hast du mitgesprochen, oder beziehungsweise sogar in zwei. Ja. Arcana Familia und Tari-Tari. Übrigens, wie ich finde, ein echter Geheimtipp unter den ganz großen Serien. Wie hast du das denn empfunden? Ja, so habe ich das auch empfunden. Also ich finde, es ist auch sehr, sehr toll gemacht. Tolle Bilder, tolle Story, tolle Charaktere, tolle Regie, tolle Übersetzung. Das muss man auch mal dazu sagen. Der Daniel und der Timo, das sind schon ein super Team. Und die machen das wirklich toll und auch sehr familiär und auf einer sehr entspannten Basis. Also von daher kann ich da auch nur eine Lanze für brechen und sagen, alle bitte diese Serien angucken und kaufen und ja, sich anhören, was da so produziert wurde. Auf jeden Fall. Das Schöne bei Tari Tari ist ja auch, dass auf der letzten Volume von der Serie ist ja auch so ein Synchron-Special nochmal für die Ja. deutsche Synchronisation. Da kommt eben auch die Regie zu Wort, der Dialogbuchautor und auch Sprecher. Und Ja. das finde ich wirklich schön und auch außergewöhnlich und das bringt eben auch mal die deutschen Stimmen so ein bisschen in den Vordergrund. Ja, Das das finde finde ich ich. auch toll. Also das finde ich, sollte es eigentlich auch viel häufiger geben, bei allen Sachen, finde ich. Also weil das ist nun mal einfach so, das steht und fällt mit den Sprechern und mit der Regie und mit dem Ton und mit dem Buch, ne? Also wenn die Texte schlecht sind, dann kann der Sprecher noch so gut sein. Das ist ja alles eine Sache, die Hand in Hand miteinander geht. Und wenn da ein Glied dieser Kette nicht funktioniert, wird es insgesamt schlecht. Das muss man ganz klar sagen. Und deswegen finde ich es umso schöner, wenn es dann auch mal solche Specials gibt, wo das dann erklärt wird und wo man dann den Zuschauern, die das vielleicht auch nicht wissen, ein bisschen näher bringen kann. Oft hängt es ja auch ab davon, ja, ich sag mal, an den Zeichnungen oder es liegt auch am Schauspieler, wenn man da einen guten Schauspieler hat oder einen schlechten, ne? Ja, Was ist denn genau. eigentlich einfacher, ein wirklich guter Schauspieler oder ein richtig schlechter? Ein richtig guter Schauspieler ist Richtig einfacher. guter? Ja, weil da kann man ja sich viel von abschauen und dem dann auch Sachen abnehmen, ne? Also wenn man jetzt einen schlechten Schauspieler hat, dann ist es natürlich schwieriger, das dann gut zu spielen, weil das Problem ist, die Stimme muss ja auch immer zum Gesicht passen. Also wenn jemand jetzt ein unbewegtes Gesicht hat, dann kann man halt noch so viele Emotionen in der Stimme haben. Wenn das Gesicht das nicht hergibt, kann man das eben nicht spielen. Da muss man weniger machen oder da muss man eben das anders machen und sich da eben anpassen. Das ist ja auch das Schwierige am Synchron, ne? Genau. Das muss ja immer zusammenpassen. Könntest du dir vorstellen, einen völlig anderen Beruf auszuüben? Nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen, irgendwie. Gar Ich nicht. meine, irgendwie, wenn es jetzt mal irgendwann so weit käme, dass es nie wieder Synchron gäbe und ich nie wieder sowas machen könnte, gut, dann muss ich mir was anderes vorstellen. Aber diese Gedanken mache ich mir momentan nicht, weil ja, das ist jetzt im Moment mein Beruf und ich hoffe, das ist ja noch ganz, ganz, ganz, ganz, ganz viele Jahre. Und ja, deswegen kann ich mir das momentan gar nicht anders vorstellen. Weil also ich liebe und lebe das, was ich tue. Und so möchte ich das auch gerne. Also ich würde jetzt einen Beruf nicht ausüben wollen, wo ich nicht mit dem Herzen dabei bin. Oder wo ich nicht das Gefühl hätte, genau das ist es. Gibt es denn Ratschläge, die du jemandem auf den Weg geben möchtest, der ebenfalls Interesse daran hat, einmal Synchronsprecher zu werden? Also auf jeden Fall eine Schauspielschule, hast du ja schon gesagt. Richtig, genau. Auf jeden Fall eine Schauspielausbildung. Ganz wichtig ist Hochdeutsch. Denn man muss Hochdeutsch sprechen können. Wenn man Ja, jetzt servus, so, ich bin die Jui. ja, Servus, jawohl, oder so, ich weiß es auch nicht. Oder so wie Kölsche Mädchen kannst du auch nicht sprechen. Ne? Wenn du jetzt sagst, hör mal, ich will aber Synchronsprecher werden, da hast du ein bisschen Sing-Sang, ne? Das geht auch nicht. Also da muss man halt schon, also man kann natürlich privat sprechen, wie man möchte. Ne? Also ich bin jetzt privat, rede ich jetzt auch nicht die ganze Zeit irgendwie Hochdeutsch, wie auch immer. Aber Also eher sobald wie man gerade am, war jetzt deine private Stimme, richtig, genau. oder? Aber wenn man jetzt am Mikro steht und eine Rolle spielt, dann muss man hundertprozentiges Hochdeutsch beherrschen. Und wenn man das nicht kann, dann kann man kein Synchronsprecher werden. Deswegen ist das wirklich das A und O. Wichtig sind natürlich auch Sachen, die Schauspielausbildung ist nicht nur fürs Spiel wichtig, sondern weil man da auch Atemtechniken lernt. Wenn man eine Serie mit 52 Folgen spricht, dann muss man eine Atemtechnik haben, weil sonst ist man nach 10 Folgen spätestens im Eimer. Vor allem bei Anime. Also da muss man ja auch permanent schreien und atmen und hechten und ne, durch die Gegend rennen, verbal, ne, also mit der Stimme. Und wenn man da keine Atemtechnik beherrscht, dann kann man sich sofort flachlegen. Das geht dann sofort auf die Stimmbänder. Deswegen ist das eigentlich das A und O. Hochdeutsch, Schauspielausbildung, Atemtechnik. Gibt es denn vielleicht zum Abschluss noch etwas, das du der deutschen Fangemeinde mitteilen möchtest? Also ich bin unglaublich dankbar, dass es euch alle gibt, euch Fans, denn ohne euch wären wir wirklich nicht das, was wir sein können und sein möchten und was wir lieben. Ich freue mich wahnsinnig über diese ganze Unterstützung und über das Feedback. Wir bekommen sehr, sehr viel positives Feedback, aber wir sind eben auch immer an Kritik, an konstruktiver Kritik interessiert. Das finde ich ist eben auch ganz, ganz toll, wenn man da was bekommt. Und ja, ich bin einfach sehr, sehr dankbar, dass ihr alle uns die Möglichkeit gebt, dass wir unseren Beruf machen können, ausführen können und dass wir das tun können, was wir lieben. Das hört sich doch gut an. Ja, so ist es ja auch. Bei A Young Doctor's Notebook hast du Regie übernommen und das Drehbuch geschrieben, beziehungsweise auf Deutsch geschrieben. Richtig, das deutsche Synchronbuch habe ich da geschrieben. Und da bin ich natürlich super begeistert, dass ich das machen durfte, dass ich diese Möglichkeit hatte. Denn Young Doctor's Notebook ist ja mit Daniel Radcliffe und John Hamm in den Hauptrollen. Und das ist eigentlich leider Gottes noch eine sehr oder relativ unbekannte Serie, die aber unglaublich toll ist und diesen britischen Humor ganz, ganz toll transportiert. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, sowohl die deutschen Dialogbücher zu schreiben, als eben auch Regie zu führen mit diesen großartigen Sprechern. Da hat ja Daniel Radcliffe wurde gesprochen von Nico Sablik und John Hamm wurde von Sascha Rotermund gesprochen. Ja, genau. Und auch große Sprechergrößen wie Thilo Schmitz zum Beispiel sprechen da auch Rollen und also ganz, ganz viele andere tolle. Wirklich, wirklich, richtig großartige Serie. Ich habe damals auch schon eine Review, eine Kritik dazu gemacht und habe das auch wirklich sehr hoch gelobt. Also es ist sofort auch einer meiner absoluten Lieblingsserien geworden, weil ja, die eben alles kombiniert. Die ist halt drastisch und die hat diesen Humor und die hat eben wirklich einen tollen, wirklich überragenden Cast, muss man echt sagen. Und ja, das merkt man dann auch bei der deutschen Umsetzung natürlich auch. Das freut mich sehr zu hören. Das ist natürlich immer toll, wenn man da auch Feedback bekommt, denn das ist ja immer ein bisschen schwierig bei Synchron, da bekommt man ja wenig Feedback. Und deswegen ist es natürlich umso toller, wenn die Leute einem auch sagen, dass es ihnen gefallen hat. Und insgesamt ist diese Serie einfach ganz toll. Ich meine, es ist sehr, sehr drastisch und wirklich auf die 12, muss man sagen. Ne? Ja, genau. Also da gibt es ja wirklich das Gefühl, 10 Minuten lang wird da irgendwie einem kleinen Mädchen das Bein amputiert mit einer stumpfen Säge. Weil mangels einer richtigen Amputationssäge, weil es spielt eben damals im Krieg und irgendwo in Moskau mitten im Schnee. Und es ist also alles unfassbar trübe und wahnsinnig niederdrückend. Und der Daniel Radcliffe lernt da den Arbeitsalltag als Arzt erstmal kennen, weil er ist nämlich gerade frischer Abgänger vom Studium und kommt da mit seinen 15 Bestnoten an und möchte hier natürlich glänzen in diesem Krankenhaus, weil er dieses Krankenhaus eben leiten darf und möchte ihm hier beweisen, wie toll er ist und stellt dann eben fest, dass ihm seine 15 Bestnoten nicht das Geringste bringen im Arbeitsalltag. Genau. Und dann wird ja auch immer richtig gut dargestellt, diese Ignoranz von den, ja, von den Bürgern. Ja, genau. Zum Beispiel Thilo Schmitz spricht da den Mikael, das ist also auch ein Patient von Daniel Radcliffe, der kommt da hin und hat eigentlich die Syphilis. Und das versucht Daniel Radcliffe irgendwann auf eine sehr, sehr lustige Art und Weise, schon fast verzweifelt, klarzumachen. Genau. Aber der sieht das nicht ein und möchte einfach nur irgendeine Lösung haben und dann wieder gehen und so. Und das spricht Thilo Schmitz natürlich auch großartig. Also ganz, ganz toll. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hier nochmal wirklich eine Empfehlung an diejenigen, die nochmal so einen richtigen Geheimtipp suchen, also was Serien angeht oder Filme. Auf jeden Fall Young Doctor's Notebook, da auf jeden Fall zuschlagen, weil das ist eine tolle Serie, eine tolle deutsche Umsetzung. Und es ist lustig, es ist auf irgendeine Art auch spannend, finde ich. Ja, aber wie? Und deswegen auf jeden Fall eine Empfehlung von uns, würde ich sagen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also auch nicht nur, weil ich daran gearbeitet habe, sondern weil ich auch wirklich bei der Arbeit gemerkt habe, was es doch noch für Rohdiamanten gibt, beziehungsweise eben für Geheimtipps, die man so sonst gar nicht kennenlernt. Deswegen bin ich da auch sehr, sehr dankbar, dass ich diese Serie auf diese Weise kennengelernt habe. Das war auch schon die letzte Frage. Ja, dann vielen Dank. Da sind wir schon am Ende angelangt, Christian. Sehr schön. Habe ich mich ja dran gehalten hier. Das Danke gebe ich auf jeden Fall zurück. War ein sehr lustiges Interview, war sehr nett und ich habe auch echt was Neues kennengelernt, nämlich, dass Filme im Flugzeug teilweise nachsynchronisiert werden. In der Tat. Das komme ich immer noch nicht drauf klar, muss ich sagen. Nee, glaube ich dir. So ging es mir auch da direkt danach. Habe ich auch gedacht, meine Güte, was ist das denn? Ich habe es auch tatsächlich nur dieses eine Mal erlebt. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob das gang und gäbe ist, aber jedenfalls, das hat mir schon gereicht. Dann sagen wir zu euch Zuschauern noch einmal, wir würden uns freuen, wenn das Video positiv bewertet wird, wenn ihr wieder fleißig kommentiert und wie immer so aktiv dabei seid, liebe Community. Und wir sagen dann bis dahin, tschüss. Tschüss.